der komm ich näher an mein Ziel. Es bleibt das Gleiche, Gott, das Opfer an den Haaren. Und ich schleif es mit dir mit, du solltest go operieren, denn das wäre gut für dich. Ich trag die Maske im Gesicht und der Lederhandschuh sitzt. Er umschließt dir dein Genick, raubt dabei dein Augenlicht. Ich stell dich vor mein Blutgericht und zieh dich in die Finsternis. Du kannst mir nicht entkommen, außer du gibst mir dein Geld. Hast du Bares auf dem Konto, kauf dich frei aus meiner Welt. Nur so kannst du es schaffen, also bezahl lieber schnell die großen Scheine in den Taschen. Steiger den gesamten Reichtum, du solltest dich beeilen. Sonst ist die Zeit um die dunkle Offenbarung, das tyrannische Geschäft. Du gibst mir all dein Geld und ich schaffe dich hier weg. Hab noch viel auf meiner Liste und das Arsenal ist weg. Mit der Tötungsabsicht, weil dich dein Glück langsam verlässt. Die dunkle Offenbarung, das tyrannische Geschäft. Du gibst mir all dein Geld und ich schaffe dich hier weg. Hab noch viel auf meiner Liste und das Arsenal ist weg. Mit der Tötungsabsicht, weil dich dein Glück langsam verlässt. Wie ein Kredit, hi, oder die Inkasso. Maximiere die Gewinn und ruiniere die Verfassung. Aus deinem Mund kommt das Blut in roter Farbe. Doch es wäre doch sehr schade, wäre es umsonst. Nichts ist kostenlos, nicht mal der Tod, den du bekommst. Also pack das Bargeld aus, bevor du dich im Schatten sonst. Du siehst das Tageslicht, sonst zum letzten Mal. Ich hab ein Keller voller Leichen, bis zur Decke wird gestapelt. Keine lebenden Zeugen von meinen ganzen Taten. Umso länger du wartest, umso größer wird der Schaden. Wir fangen an mit der Auslöschung deines Namen. Du wirst zu einer Nummer, wie ein Gegenstand. Die dunkle Offenbarung, das tyrannische Geschäft. Du gibst mir all dein Geld und ich schaffe dich hier weg. Hab noch viel auf meiner Liste und das Arsenal ist weg. Mit der Tötungsabsicht, weil dich dein Glück langsam verlässt. Die dunkle Offenbarung, das tyrannische Geschäft. Du gibst mir all dein Geld und ich schaffe dich hier weg. Hab noch viel auf meiner Liste und das Arsenal.